Şu an Radioaktiv Berlin dinlemektesinizdir. Mittwochnachmittag 16 Uhr hier im freien Radio Berlin Brandenburg. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radioaktiv Berlin. Am Mikrofon begrüßt euch Markus. Heute in der Sendung. Wir waren in den letzten Tagen mit dem Mikrofon auf der Straße. Es gibt einige wichtige soziale Proteste. Unter anderem gibt es Neuigkeiten vom Syndikat, dem bedrohten Kneipenkollektiv aus der Weisestraße im Neuköllner Norden. Dort waren einige Leute in London, haben dort die Proteste, die hier in Berlin ja schon seit vielen Wochen stattfinden, auch vor die Haustür der Besitzer und ihrer Firmensitze getragen. Das hört ihr heute hier in der Sendung. Dann war eine Demonstration anlässlich der Androhung von dem türkischen Präsidenten Erdogan, der sein Militär gegen die Kurden von der Leine lassen will in Syrien. Er will einmarschieren, er will Rojava vernichten, so wie es sich anhört aus seinen Verlautbarungen. Auch wenn er in den letzten Tagen einige Rückzieher gemacht hat, sind trotzdem viele Menschen auf die Straße gegangen, und zwar in Berlin, Neukölln und Kreuzberg. Ebenfalls in der vergangenen Woche. Radioaktiv Berlin war mit dem Mikrofon vor Ort und auch diesen Bericht hört ihr heute. Wir haben dann eine Kolumne von Mumia Abu-Jamal, dem seit vielen Jahren gefangenen Radiojournalisten aus den USA. Er beschäftigt sich mit der Frage, wie weit Trump und Co. die Republikanische Partei noch weiter nach rechts verschieben können, bevor sie implodiert. Und dann haben wir einen sehr kurzen Demo-Ticker diese Woche zum Drugstore, deren Räumungs- oder sogenannter Schlüsselübergabetermin ist vorgezogen worden. Er sollte ursprünglich erst am 3. Januar 2019 sein, ist aber auf den 31.12. auf den Silvestertag vormittags vorgezogen worden. Das hört ihr gleich im Demo-Ticker. Und ein paar weniger ausgesuchte Veranstaltungshinweise. Immerhin ist in dieser Woche nicht nur viele Feiertage, sondern der Todestag von Mr. Rock'n'Roll himself, Lemmy Kilmister. Und auch darauf wollen wir in dieser Sendung eingehen. Los geht's mit etwas Radau. Ich wünsche gute Unterhaltung. Thank you. Matthias radioaktiv mit seinen O-Tönen. Oh. Oh. Oh, oh. Am vergangenen Donnerstag, den 20. Dezember 2018, versammelten sich ca. 500 Menschen am Hermannplatz in Neukölln, um gegen die drohende Militärintervention des Erdogan-Regimes gegen die selbstverwalteten kurdischen Gebiete um Rojava zu demonstrieren. Immer wieder wurde dabei auch die Rolle der deutschen Regierung thematisiert, die mit Waffen und Panzern und vor allen Dingen auch politischer und logistischer Hilfe diesen Krieg und dieses Kriegsvorhaben unterstützt. Genauso wie es die NATO-Partner der Türkei scheinbar sich jetzt so überlegt haben. Im Folgenden werdet ihr einige Eindrücke, Redebeiträge, Parolen und mehr von dieser Demonstration hören. Deutsche Panzer raus aus Kurdistan! Deutsche Panzer raus aus Kurdistan! Deutsche Panzer raus aus Kurdistan! Von einem Lautsprecherwagen ging ein Sprecher auf die deutsche Unterstützung des Erdogan-Regimes ein, also die Regierungsunterstützung. Er zählte die Waffen auf, die Panzer. Land Krieg gegen Kurdinnen und Kurden, gegen Demokratinnen und Demokraten zu führen. Jede Waffe, die Deutschland nicht verlässt, ist eine Unterstützung für den Kampf in Kurdistan und im Mittleren Osten. Jeder Kredit, der Deutschland der Türkei nicht geben kann, ist eine Unterstützung für unsere Freundinnen und Freunde im Mittleren Osten, die Demokratie und Freiheit dort verteidigen. Und jede Entscheidung, jeder rote Teppich, den die deutsche Regierung den türkischen Faschisten nicht ausrollen kann, ist eine Unterstützung für unsere Freundinnen und Freunde, die in Nordsyrien, die im Irak, die in der Türkei, die im Iran, also in allen vier Teilen Kurdistans für Freiheit und Demokratie kämpfen. Deswegen lasst uns diese Demonstration heute als einen Anfang sehen. Ein Anfang für die nächsten Wochen und Monate, in denen wir diesem Land, den Herrschenden in Deutschland zeigen werden, was wir von ihrer Kriegspolitik und ihrer demokratiefeindlichen Politik halten. Radioaktiv Berlin, ihr hört einen Bericht über eine Demo, um den Krieg Erdogans gegen die kurdischen Selbstverwaltungsgebiete von Rojava zu stoppen, die am vergangenen Donnerstag, den 20. Dezember 2018, in Berlin am Neuköllner Hermannplatz startete und Richtung Kreuzberg zog. Das ist unsere Demonstration, weil wir angegriffen werden. Die Angriffsdrohungen Erdogans gegen die Demokratische Föderation Nordsyrien sind auch Angriffsdrohungen gegen uns. Der drohende Angriff der Türkei wird ein Angriff auf unsere Ideen sein. Er wird ein Angriff auf unsere Familien sein. Er wird ein Angriff auf unsere Freundinnen und Freunde sein. Und deswegen sind wir heute hier auf den Straßen Berlins, um zu sagen, Schluss mit der Kriegspolitik der Türkei. Wir wollen nicht, dass Erdogan seine Drohung wahr werden lassen kann und in den nächsten Tagen oder Wochen in Nordsyrien gemeinsam mit Tausenden von Islamisten interveniert. Wir wollen nicht, dass die internationale Staatengemeinschaft nicht nur still bleibt, sondern weiter Waffen liefert, weiter Geld schickt, weiter politische Unterstützung leistet, damit Erdogan, diese elende Marionette, einen Krieg im Namen der internationalen Mächte führen kann. Denn wir wissen, dass Erdogan nichts mehr ist als eine Puppe, eine aufgeblasene Marionette, der im Namen der internationalen Mächte Krieg führt. Man schenkt ihm Waffen, man schenkt ihm Geld, man schenkt ihm einen roten Teppich, damit er Krieg im ganzen Mittleren Osten verbreiten kann. Wir wissen, weil Erdogan nur eine Marionette ist, weil Erdogan nur eine Puppe ist, die wahren Täter, die wahren Kriegstreiberinnen und Kriegstreiber heißen Merkel, heißen Trump, heißen May oder heißen Macron oder Putin. Es sind Russland, die USA oder die europäischen Länder, insbesondere Deutschland, die die Kriegspolitik der Türkei erst möglich machen. Woher hat Erdogan seine Panzer? Woher hat Erdogan seine Maschinengewehre? Woher hat Erdogan seine Drohnen? Woher hat Erdogan sein Geld? Und woher nimmt Erdogan sein Selbstvertrauen? Es ist Merkel. Es ist der deutsche Außenminister. Es ist der deutsche Innenminister. Der deutsche Staat, gemeinsam mit seinen internationalen Verbündeten, die Erdogan Waffen, Geld und Selbstvertrauen schenken. Deswegen sagen wir, unser Protest hier heute auf den Straßen Berlins ist nur ein Anfang. Wenn ihr mit diesem Krieg anfangt, werden wir unseren Widerstand und unseren Protest auf kreative, sehr kreative Art und Weise in diesem Land verbreiten. Wir werden auf die Straße gehen. Wir werden zivilen Ungehorsam leisten. Wir werden dafür sorgen, dass dieser Krieg euch Kriegstreibenden, so schwer wie möglich fällt. Denn Afrin hat uns eines gezeigt. Egal, ob wir zu Hunderttausenden auf die Straße gehen in diesem Land, die Herrschenden, die Regierung und wie sie alle heißen, ihnen ist es egal, ob auch Millionen von Menschen in diesem Land Nein zur deutschen Kriegspolitik sagen. Merkel will Krieg, Trump will Krieg und Erdogan will Krieg. Die Menschen in Nordsyrien werden sich gegen diese Kriegspolitik wehren. Sie werden Widerstand leisten gegen den Einmarsch der türkischen Armee und ihrer islamistischen Verbündeten in Nordsyrien. Und wir hier in Deutschland werden unseren Teil dazu beitragen, dass dieser Widerstand erfolgreich ist, dass der türkische Faschismus zerschlagen wird und dass alle Unterstützerinnen und Unterstützer des türkischen Faschismus zur Verantwortung gezogen werden und ihre Rechnung begleichen müssen. In diesem Sinne, hoch die internationale Solidarität! Freiheit für Abdullah Öcalan, Frieden in Kurdistan! You can even steal my mail. never my blue suede shoes. You bastards made me clever. Got it mapped out in black and white. But remember, you can never teach a dog to stand upright. Just 'cause you got the power, that don't mean you got the right. Thank you. Ahora estás escuchando Radioaktiv Berlin. Und hier ist Radioaktiv mit seinen O-Tönen. O. O. O. O. Wir sind nach wie vor heute hier, damit unsere Kiezkneipe Syndikat erhalten bleibt. Dazu würde ich jetzt erstmal einen kleinen Redebeitrag vorlesen, danach kommt noch ein weiterer von unseren Kickerleuten. Und später würde ich was zu unserem Trip nach London erzählen, von dem wir heute Nacht wieder gekommen sind, weil wir ja nicht nur hier vor Piers Global stehen, sondern auch die letzten Tage in London vor deren Hauptgeschäftssitz und vor ihren Privatbüros waren. Liebe Freundinnen und Unterstützerinnen, wir stehen hier vor der Berliner Niederlassung der Piers Global Real Estate, weil wir gegen die Kündigung unseres Mietvertrags durch Piers Global und den Versuch der Verdrängung des Syndikats protestieren möchten. Die Verdrängung des Syndikats sowie die Verdrängung von weiteren linken Projekten, Kleingewerbe und Mieterinnen ist ein Vorgang, der zum Alltag der Berliner Stadtpolitik geworden ist. Alltag der Berliner Stadtpolitik deswegen, weil die Gestaltung der Stadt noch nie Aufgabe der vermeintlich demokratischen Parlamente war. Denn bestimmt waren schon immer die Interessen der Kapitalistinnen, welche mit den Profitinteressen der einzelnen Player gleichzusetzen sind. Somit regiert die kapitalistische Verwertungslogik. Das Vorgehen der Immobilienhaie ist brutal und kompromisslos. Vollkommen gleichgültig, ob soziale Gefüge in Kiezen zerstört werden oder einzelne Leben ruiniert werden, agieren die Akteurinnen getrieben von der Konkurrenz. Das Syndikat ist beispielsweise Opfer der Finanzialisierung geworden. Soweit wir wissen, ist das Haus der Weisestraße 56 Teil eines Immobilienpaketes von insgesamt 32 weiteren Häusern gewesen, die auf verschiedene Briefkastenfirmen in Luxemburg verteilt worden sind. Sämtliche gehören Piers Global. Bei Piers Global kann man davon ausgehen, dass sie weit mehr als 6.200 Wohnungen und Gewerbeeinheiten in Berlin besitzen. Also somit einer der größten privaten Investoren in dieser Stadt sind. Dieses Paket, von dem ich eben gesprochen habe, die 32 Häuser, sollen vermutlich möglichst gewinnbringend als Ganzes weiterverkauft werden. Dabei versucht die Piers Global, jegliches Kleingewerbe rauszuwerfen. Sie erhoffen sich damit, eine potenzielle Wertsteigerung der Häuser und einfache Verkaufsmöglichkeiten zu schaffen. Hier geht es nicht einmal mehr darum, Miete zu steigern, sondern anderen Investoren den Weg möglichst einfach vorzubereiten. So wurde beispielsweise ein Abgeschlossenheitseintrag vor Einsetzen des Milieuschutzes gestellt, ohne eine Aufteilung selber umzusetzen. Dass Gentrifizierung zu einem gesamtgesellschaftlichen Problem herangewachsen ist, mussten sich nun auch die bürgerlichen Parteien eingestehen. Diese suchen vergebens nach politischen Lösungen. Wir sagen jedoch, dass ihr nie eine finden werdet. Denn die Verdrängung von ärmeren Bevölkerungsschichten ist Folge der kapitalistischen Wirtschaftsweise. Diese sorgt dafür, dass Reiche immer reicher und Arme immer ärmer werden. Unsere Partizipation, unsere Mitbestimmung in der Gesellschaft ist nahezu unmöglich. Deshalb müssen wir nach Mitteln und Wegen suchen, außerhalb dieser Ordnung uns Freiräume zu erkämpfen und zu verteidigen. Hashtag besetzen und die Unterstützerinnen haben es vorgemacht. Werdet aktiv, kämpft um eure Häuser und Wohnungen und lasst den Herrschenden ihre Schweinereien nicht durchgehen. Seid widerständig. Deswegen gilt für uns, Piers Global, Padovic, Deutsche Wohnen, Vonovia und wie sie alle heißen, enteignen. Immobilienhaie zu Fischstäbchen. Syndikat, Potze Drugstore, Liebig 34 und alle anderen Bedrohten bleiben. Wir bleiben alle. Jede und jeder verbindet mit dem Syndikat unterschiedliche Dinge. Sei es die schallende Musik aus den Boxen, die unzähligen Poster und Sticker an den Wänden und Klospiegeln, der lange Holztresen zum Abstützen und Abschalten, das politische Verständnis der Kneipe und des Kollektivs, das doch wieder länger bleiben als vorher gewollt, oder der obligatorische Abschiedsschnaps an der Bar. Wir vom Kickersyndikat Berlin 44 verbinden mit dem Syndikat zusätzlich auch die beiden Tischkicker, die sich im hinteren Bereich der Kneipe befinden. Seit den 90er Jahren werden im Syndikat die Stangen gekurbelt. Am sogenannten Spezialfreitag trafen die damaligen Kickergrößen aus Berlin regelmäßig im Syndikat zum Spielen zusammen, darunter mittlerweile Berliner Meister bis hin zu Weltmeisterinnen und Weltmeister im Tischfußball. 2006 wurde von eben jenen Spielerinnen und Spielern eine Liga gegründet und das Syndikat startete mit 2 Teams im Ligabetrieb. Heute stellen wir 3 Teams mit 25 Spielerinnen und Spielern in der Kreis- und Bezirksliga in Berlin. Dies bedeutet, dass das Syndikat eine etablierte und feste Größe im Berliner Tischfußballsport darstellt und nicht mehr wegzudenken ist. Wir verbinden mit dem Syndikat ein tolerantes, faires und aufgeschlossenes Umfeld. Das Syndikat ist viel mehr als eine verrauchte Spelunke im Dämmerlicht. Es ist ein sozialer Treffpunkt, Stütze sowie politische Plattform für die Menschen im Kiez und anderswo. Das Syndikat ist ein emanzipatorischer Ort, an dem verschiedenste Menschen zusammenkommen, sich kennenlernen und austauschen können, ohne auf Herkunft, Sexualität oder Status zu achten. Diese eben angesprochenen Punkte spiegeln sich auch in den Spielen sowie Spielerinnen und Spielern wider. Jeder und jede ist herzlich willkommen. Bei uns spielen Studierende, Geflüchtete, Musikerinnen und Musiker, RentnerInnen, Arbeitslose, Selbstständige und Angestellte zusammen. Leistung und Können sind da aber keinesfalls Voraussetzung für gemeinsame Spiele. Ob ambitionierte Kneipensportlerinnen, abgekochte Profis oder Neulinge, alles sind an den Tischen herzlich willkommen. Es sind dabei wunderbare Freundschaften entstanden, die aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken sind. Die Nachricht, dass dem Syndikat zum Ende des Jahres gekündigt wurde, hat uns geschockt. Wir verbinden so viele schöne Erinnerungen und Momente mit diesem Laden und den Leuten. Einen starken Zusammenhalt, spannende Spiele, extreme Emotionen, heftige Niederlagen, atemberaubende Comebacks sowie glorreiche Siege. Und das soll gefälligst auch so bleiben. Die aktuelle Situation wollen wir nicht einfach so hinnehmen. Wir zeigen uns solidarisch und unterstützen den Kampf des Syndikats gegen die drohende Verdrängung. In diesem Sinne, Auswärtspleite für Piers auf einen Heimsieg fürs Syndikat. Ein kleiner Reisebericht aus London, weil nicht nur das Kapital international agiert, sondern wir zur Not auch. Wir sind Montagmorgen mit 3 Leuten losgeflogen, haben uns dann in London noch verstärkt, waren dann 4 Leute aus Neukölln, die in London unterwegs waren, sind erstmal zu unserem Gastgeber gefahren. Das ist eine etwas lustige Nummer, weil in London gibt es nicht nur Wagenplätze oder Hausbesetzer oder Hausprojekte, sondern wir waren bei Leuten untergebracht, die auf Hausbooten leben, deren Anlegestellen besetzt sind. Also nicht das Hausboot ist besetzt, sondern die Anlegestelle. Die haben uns dankenderweise aufgenommen. Das waren Leute vom Radical Housing Project. Das ist ein Netzwerk, was versucht, Hausprojekte, Mieterinitiativen, Nachbarschaftsinitiativen miteinander zu vereinen und den Protest gemeinsam zu organisieren. Und gleichzeitig sind die Leute auch bei der London Renters Union aktiv. Eine Gewerkschaft für Mieter, die sich gerade aufbaut und immer stärker wird. Weil auch in London, was früher viel mehr durch Eigentumswohnungen gekennzeichnet war als jetzt, nimmt die Vermietung immer mehr zu. Mittlerweile leben 50% der Menschen in London in Mietwohnungen, was früher undenkbar war. Zum Teil sind die Verträge da nur auf 6 Monate befristet und dann muss man sich was Neues suchen. Also könnt ihr euch vorstellen, was da los ist. Nachdem wir uns erstmal über unsere Projekte ausgetauscht hatten und ein munteres Kennenlernen gemacht haben, ging es für uns weiter. Wir sind abends zum Haus von Freedom Press gefahren. Das ist der älteste existierende anarchistische Buchladen der Welt, noch von Kropotkin gegründet. Dort wurden wir von Freunden und engagierten Projekten empfangen und konnten in ihrem Versammlungsraum uns miteinander austauschen, aber auch gleichzeitig Banner malen, Transparente malen und uns für den nächsten Tag vorbereiten, weil da wollten wir nachmittags zum Hauptgebäude der Immobilienverwaltung von Pierce. Dienstagmorgen ging es dann ganz früh los. Wer London ein bisschen kennt, weiß, dass man in der Regel keine Strecke unter einer Stunde zurücklegt, wenn man sich ein bisschen weiter bewegen muss. Wir hatten 1,5 Stunden morgens vor uns und standen um 8 Uhr morgens vor den Privatbüros der 3 Pierce-Brüder und ihrer Foundation. Wir waren anscheinend die ersten Leute, es wurde noch sauber gemacht, wir konnten ganz einfach ins Foyer reingehen, haben schlauerweise schon mal gleich einen Brief an die Mitarbeiter und an die Foundation auch abgegeben und schön hinterm Tresen deponiert, weil als wir dann auffielen, wurden wir gleich rausgeschmissen, haben uns aber auch direkt vor der Tür wieder aufgebaut, hatten da auch ein großes Transparent dabei, was wir abends vorher gemalt hatten. Und die Leute wussten überhaupt nicht, mit uns umzugehen. Es schien so, als wäre noch nie jemand bei ihnen erschienen und hätte ein Mieter erschienen und hätte gesagt, was sie da machen und dass es nicht geht. Die waren völlig unvorbereitet, völlig unstrukturiert. Es war sehr schön zu sehen. Der Hausmeister telefonierte dann ganz wild hin und her. Die Leute, die zum Arbeiten kamen, wussten überhaupt nicht, mit uns umzugehen, sind teilweise stehen geblieben und haben gewartet. Mit uns reden wollte zu dem Zeitpunkt keiner. Wir wurden immer wieder, nee, haut ab, wir haben mit euch nichts zu tun, wir haben mit euch nichts zu tun. Und irgendwann kam jemand, der anscheinend wichtig war, uns aber auch nicht sagen wollte, wie er heißt oder welche Funktion er hat. Er hat die anderen Leute dann nach drinnen geschickt, sie haben sich da hinter einer Spiegelsäule versteckt, was auch sehr schön anzusehen war, das ganze Foyer war verspiegelt. Also dann verstecken macht es besonders leicht. Und dieser Typ, der die Leute reingeschickt hat, der wollte mit uns reden, hat aber uns überhaupt nicht zugehört, hat auch nicht wirklich verstanden, worum es geht. Das Einzige, was für ihn wirklich interessant war, als er hörte, dass wir aus Deutschland, insbesondere aus Berlin kommen, warum wir denn in London seien und nicht in Luxemburg, wo unsere Firma ja schließlich residieren würde. Als wir ihm dann sagten, dass wir auch da schon gewesen seien und außer einem Briefkasten mit 75 anderen Firmen da nichts weiter gefunden hätten, hat er das dann auch still und leise so beiseite gelegt und meinte, ja, das sei aber auch alles nicht ihr Problem, sie hätten mit unserer Situation überhaupt nichts zu tun, wir könnten uns ja einfach einen neuen Laden suchen, das sei ja einfach, man muss einfach nur Geld in die Hand nehmen, dann klappt das. Auch als wir ihn dann auf die Zahlen, die ja 2 Tage vorher veröffentlicht wurden, sind über die Mietsteigerungen in Nordneukölln von 150% in 10 Jahren hingewiesen haben, meinte er auch nur, so sei der Markt und das müsse man respektieren. Und außerdem sei das ja völlig irrelevant, wenn eine Miete bei 1 Euro anfängt, dann seien 150% auch nicht viel. Und Berlin sei außerdem viel zu billig. Ja. Was halt wirklich besonders, also mir besonders auffiel, war, dass sie überhaupt keine Ahnung hatten, wie sie damit umgehen sollten. Sie liefen da rum wie so eine Herde aufgescheuchter Hühner. Sie wussten überhaupt nicht, was sie tun. Jeder hat hektisch hin und her telefoniert. Sie haben sich unseren Brief durchgelesen, haben sie überhaupt nicht verstanden, was wir von ihnen wollen, waren irgendwie irritiert, sind auch dann ganz große Wege gegangen um uns rum. Dann wurden wir irgendwann von ihrer Privatstraße vertrieben. Dann haben wir uns halt davor hingestellt. War auch nicht weiter schlimm, weil es war eine kleine Einfahrt. Sie mussten also an uns vorbei. Irgendwann, als niemand mehr kam, haben wir uns gedacht, okay, lassen wir das. Wir hatten ja schließlich noch um 15 Uhr eine weitere Demonstration geplant. Diesmal direkt in der Londoner Innenstadt, unweit vom Oxford Circus. Wer das kennt, das ist so Einkaufsstraße, Büro, Landschaftsparadies. Dagegen ist das hier alles ein Witz. Das ist viel enger, viel voller, viel teurer, viel höher. Und in dem höchsten Gebäude, was am Platz stand, da befindet sich unter anderem das Verwaltungszentrum von all diesen Pierce-Immobilien-Geschichten drin. Als wir da ankamen, warteten auch schon Freunde und Unterstützer aus London auf uns vom Radical Housing Project, von der Renters Union, ein Vertreter von der größten Einzelgewerkschaft, deren Name mir leider gerade nicht einfällt, aus England war da, waren diverse Journalisten da. Und wir hatten ein Soundsystem und das Ganze auf einem Bürgersteig, ungefähr so breit vom Haus bis hierhin. Wir waren zu viert aus Neukölln, plus das uns begleitende Kamerateam, plus diverse Journalisten, plus ungefähr 15 Leute, die am Anfang vor Ort waren, haben also diesen Bürgersteig schon komplett dicht gemacht und haben unsere Kundgebung angefangen. Der Eingang von dem Hochhaus war mit jeder Menge Securities komplett gesichert, also wir hatten noch keine Möglichkeit reinzukommen. Wir konnten uns nur mit dem Obersecurity unterhalten, der dann unser Anliegen nach drinnen brachte, dann mit Leuten telefonierte, die wieder mit Leuten telefonierten, sodass er uns dann irgendwann eine Antwort brachte. Dann haben wir eben die Briefe an die Pierce-Mitarbeiter mit reingegeben, die wurden dann in der Poststelle nach Giftstoffen und sowas gecheckt, um dann weiter in die Büros zu geben. Es wurde uns versprochen, dass von Pierce darauf reagiert werden würde. Dann dachten wir, wenn das so gut funktioniert, weil morgens früh wollten wir auch unsere 4000 Unterschriften abgeben, die konnten sie nicht annehmen wegen Gefährdung, Wir hatten auch kleine Geschenke dabei für die Pierce-Brüder, dachten so als wohlwollende Geste, aber auch die konnten sie nicht annehmen wegen gefährlichen Stoffen, die drin sein könnten. Wir haben auch angeboten, das auszupacken. Es handelte sich um einen Stoffbeutel und eine Postkarte. Also. Aber dann dachten wir uns, okay, wenn die hier eine Poststelle haben, können wir diese 4000 Unterschriften abgeben. Es wurde dann ja Pierce zugestellt. Es wurde uns auch versprochen und zugesagt, mal schauen, ob sie wirklich reagieren. Also was erstaunlich war für Berliner oder für deutsche Verhältnisse, die Demonstration musste weder angemeldet werden, noch sonst was, noch war Polizei vor Ort, auch wenn sie ständig vorbeirasten, weil es ja in der Londoner Innenstadt war. Wir wurden nur von den Securities dieses riesigen Bürogebäudes bewacht, die auch immer mehr wurden. Nachdem wir so anderthalb Stunden da standen haben und auch den ganzen Leuten, die in das Bürogebäude reingegangen sind, immer wieder unsere Briefe mitgegeben haben über Pierce und an die Pierce-Leute und viele Leute das auch dankenswert angenommen haben, gelesen haben und uns Glück gewünscht haben und immer mehr von diesem Zettel in diesem riesigen Bürogebäude verschwunden sind, haben wir uns dann irgendwann gedacht, als wir nichts mehr hatten, okay, wir gehen jetzt nach Hause, sind dann mit den Teilen der Unterstützerinnen aus London in den Pub gegangen, haben da gesessen, gemütlich ein, zwei Bierchen getrunken. Daraufhin hörte jemand, der am Tresen saß, unser Gespräch, kam zu uns an und erzählte, dass in London die Arches alle verkauft worden seien, beziehungsweise in ganz England. Das sind so Bögen unter Bahnlinien, wie man das auch hier an der Friedrichstraße und am Alexanderplatz kennt. Und erzählte, dass die jetzt alle an einen großen Investor aus den USA verkauft worden seien, Blackstone, und eine weitere Firma. Und als wir diesen Firmennamen hörten, wunderten wir uns doch, weil diese Firma im 100%igen Besitz der Pierce ist, die unter anderem da auch in dem Kauf und Verkauf der britischen Botschaft mit eingebunden war. Und der Typ am Tresen schreibt gerade mit jemandem vom Guardian einen großen Artikel über den Widerstand um den Verkauf um diese Bahnbögen. Es war also auch in unserer Freizeit hatten wir gleich wieder Pierce. Diese Bahnlinie verlief auch 150 Meter von uns entfernt. Es war irgendwie schön zu sehen, dass wir nicht alleine sind mit dem Problem mit Pierce, sondern dass es anscheinend auch die Leute in London direkt wieder trifft, wo sie sich eigentlich vor 20 Jahren aus dem Immobiliengewerbe für Mieter rausgezogen haben, weil das keinen Gewinn mehr abgeworfen hat. Die machen da jetzt nur noch in öffentlicher Verwaltung und Großbüros. Mittwochs dann, an unserem letzten Tag, dachten wir, okay, jetzt haben wir die Geschenke mitgebracht. Wir wollen sie auch übergeben, haben dann überlegt, ob wir zu ihren Privathäusern fahren oder nicht. Da das aber von den Reisezeiten auch zu unserem Flug leider nicht mehr gepasst hätte, haben wir uns entschieden, okay, wir packen die Geschenke aus, damit man gleich sieht, was es ist und wie gefährlich sie sind und haben sie in einen großen Briefumschlag gepackt und jeweils an die drei Brüder einzeln geschickt mit einer Postkarte drauf dabei, wo drauf steht, dass wir ihnen einen Beutel schenken in der besinnlichen Vorweihnachtszeit und dass sie vielleicht nur noch Dinge kaufen sollten, die in diesen Beutel reinpassen. Eine Flasche Whisky, was zu essen und Ähnliches und nicht ganze Häuser oder Stadtviertel und ganze Infrastrukturen zu zerstören. Wir haben das Ganze an ihre Privatadressen geschickt, damit sie vielleicht auch wissen, sie mögen anonym sein, sie wollen anonym sein, aber wir wissen auch, wo sie wohnen, damit sie sich nicht einfach ganz verstecken können. Es kam ein Mann in den Hinterhof rein, das muss der neue Vermieter sein. Der Typ kam selbstredend nicht allein, hinter ihm straxten ein Bauarbeiter drein. Das ist eine Gentrifizierung, anhand von Modernisierung, viel besser als eine Sanierung. Kachelöfen, das muss doch nicht sein. Hier kommt schon mal Zentralheizung rein. Wer soll denn das bezahlen? Interessiert kein Schwein. Hier ziehen eh bald reiche Mieter ein. Das ist eine Gentrifizierung anhand von Modernisierung. Viel besser als eine Sanierung. Küche und daneben ein Klo, also nee, das geht doch nun wirklich nicht so. In der Küche, da ziehen wir eine fette Wand, das geht mit der Mieterhöhung Hand in Hand. Das ist eine Gentrifizierung, anhand von Modernisierung, viel besser als eine Sanierung. Wächterin schaut sich das nochmal an und überlegt, was er für dich tun kann. Draußen, da könnt ihr noch einen Balkon ran. Na toll, der Balkon hebt die Miete schön an. Das ist eine Gentrifizierung anhand von Modernisierung. Viel besser als eine Sanierung. Dein Chef auf der Arbeit, der schaut dich schief an. Jetzt lässt er mal den Effizienzmanager ran. Die Löhne, die zahlt er jetzt einfach spät aus. So zieht er für den Chef noch ein paar Euros raus. Katsching! Das ist die Liberalisierung. Die bringt uns Privatisierung. Damit eine Rationalisierung. Jetzt gibt es Quantifizierung. Kampf geht weiter. Yo, Peace, y'all. This is Rod Stars. Yeah, this is G1. Together, we are Rebel Diaz. And you're listening to Radioactive, Radioactive Berlin. Radioactive Berlin, y'all already know. Free Amar, free Mumia. Free Mumia, you can lock me up, but I will never be your prisoner. Peace, y'all. Kolumne von Mumia Abu Jamal. The rise that couldn't be. In 1952, a political scientist named Richard Hofstadter published a book. Im Jahr 1952 veröffentlichte der US-Historiker Richard Hofstadter erstmals ein Buch, das sich als Klassiker der politischen Literatur erweisen sollte und deshalb bis 2008 immer wieder neu aufgelegt wurde. Ein zentraler Aufsatz gab der Essaysammlung den Titel The Paranoid Style of American Politics, zu Deutsch Der paranoide Stil in der amerikanischen Politik. Im Vorwort wird der ehemalige Armeegeneral und spätere 34. US-Präsident Dwight D. Eisenhower, erlebte von 1890 bis 1969, zitiert, der einmal in einer nicht öffentlichen Kritik die Fraktion der extrem Rechten in der Republikanischen Partei als, Zitat, dämlich bezeichnet haben soll. Eisenhower sagte auch voraus, dass es das sichere Ende der Republikanischen Partei wäre, wenn dieser kleine Prozentsatz jemals die Oberhand gewinnen würde. In seinem Essay beschrieb Hofstadter die Geschichte der politischen Paranoia in Amerika, von den früheren Feindseligkeiten gegen die Katholiken, dann gegen die Juden und schließlich gegen die anderen Gruppen, die in die Vereinigten Staaten von Amerika eingewandert sind. Der Historiker hat untersucht, wie konkurrierende Kräfte und randständige Gruppen im politischen Diskurs der USA die Agenda einer Partei beeinflussen und fehlleiten können. Ihn interessierte dabei die Politik des Irrationalen und wie sich das Verhalten von Individuen auf das Verhalten größerer Gruppen auswirkt. Seit der ersten Erwähnung von Eisenhowers Prognose sind weit mehr als 60 Jahre vergangen und die heutige Grand Old Party oder auch GOP der Republikaner steht so weit rechts wie eh und je. Nach seinem Wahlsieg im November 2016 hat US-Präsident Donald Trump es indes geschafft, die GOP noch weiter nach rechts zu treiben und es sieht ganz so aus, als sei die Politik der Republikanischen Partei heute aggressiver als je zuvor. Wir werden vielleicht Zeugen des Endes der Republikaner oder ihres Aufstiegs zur rein trumpistischen Partei. Nicht immer stimmt also das Ergebnis menschengemachter Geschichte mit den Vorhersagen der Vergangenheit überein. Denn im Gegensatz zur Wissenschaft entwickelt sich Geschichte nicht geradlinig. In ihrem kurvenreichen und sprunghaften Fortgang können alte Ideen zu neuem Leben erwachen, ihre treibenden Kräfte können sich im Kreis bewegen oder manchmal in unentrinnbaren Sackgassen enden. Die Geschichte der Menschheit ist voller Überraschungen und niemand weiß, was uns das morgen bringen wird. From imprisoned nation, this is Mumia Abu Jamal. Soweit diese Kolumne von Mumia Abu Jamal. Im Original erschien sie am 25. November 2018 auf prisonradio.org unter dem Titel The Rise That Couldn't Be und in deutscher Übersetzung von Jürgen Heiser am Montag, den 24. Dezember, in der Tageszeitung Junge Welt unter dem Titel Politik des Irrationalen. Die Tageszeitung Junge Welt hat noch einen Zusatz versehen zu der Kolumne, und zwar, ich lese vor, Mumia Abu-Jamal ist zur 24. Internationalen Rosa-Luxemburg-Konferenz am 12. Januar 2019 in Berlin als Gast eingeladen. Wir erwarten, wie in den vergangenen Jahren, eine Videobotschaft des politischen Gefangenen. These commentaries are recorded by Noel Hanrahan of Prison Radio. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free.mumia@gmx.net. Lungs and take your life. Ausgehtipps für diese Woche. So, diese Woche recht wenig Veranstaltung, weil alle tanzen um Baum, liegen da rum oder holzen sonst irgendwie Tannen ab, um sie in irgendwelchen Zimmern rumstehen zu lassen. Am Freitag können wir euch empfehlen, ab 21 Uhr die Kneipe im Gefahrengebiet. Dort gibt es ein Konzert, ein Tribut to Lemmy. Das ist nämlich sein Todestag, der 28. Dezember. Das Ganze steht unter dem Motto Forever Motorhead mit Crackmeyer. Die spielen Hardcore-Punk und kommen aus Hamburg. Und Lazarev, die spielen Hardcore-Punk und kommen aus Zagreb. Und Lemmy kommt kostenlos rein und bekommt Jackie Cola. Also seid kreativ, wie ihr euch da kleidet. Dazu gibt es alle Hits und Nicht-Hits von Motorhead. Das Ganze unter dem Motto Killed by Death. Die Kneipe im Gefahrengebiet findet ihr in der Riegerstraße 78 in Berlin-Friedrichshain nahe dem U-Bahnhof Samariterstraße. Das Ganze am Freitag, den 28. Dezember. Los geht's um 21 Uhr. Am Samstag ein Ska-Punk-Konzert von The Offenders. Die spielen im Clash im Mehringhof. Einlass ist ab 21 Uhr und das Clash findet ihr im Mehringhof in der Gneisenaustraße 2a in Berlin-Kreuzberg. U-Bahnhof Mehringdamm auf den Linien U6 und U7. Da Beginn, hatte ich schon gesagt, 21 Uhr. Ja, das war unsere Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage in Berlin. Einige wenige weitere interessante Termine findet ihr auf dem Weblog www.stressfaktor.squad.net. Pero me Radioaktiv Demo-Ticker. Eine einzige Demo hier, eine Ankündigung bzw. eine Kundgebung am Montag nächster Woche, das ist der 31. Dezember oder auch Silvester genannt. Potze und Drugstore bleiben. Kundgebung zur Schlüsselübergabe am 31.12. am Silvestertag. Potze und Drugstore, die Schlüsselübergabe ist nämlich vorgezogen worden. Ursprünglich hieß es ja, die soll erst am 3. Januar stattfinden. Jetzt heißt es am 31. Dezember schon. Und deswegen wird am selben Tag eine Kundgebung auf der Potsdamer Straße gemacht. Die Uhrzeit ist leider für mich hier gerade nicht erkennbar. Aber logischerweise würde ich davon ausgehen, dass es dann vormittags sein muss, denn Silvesterabends wird wahrscheinlich niemand zu einer Schlüsselübergabe sich einfinden. Ihr könnt das ja vielleicht selber noch auf den einschlägigen Medien wie Stressfaktor.de, indiemedia.org und so weiter einsehen. Auf jeden Fall freuen sich die Leute über Anwesenheit und Solidarität. Das Ganze vor Drugstore und Potze in der Potsdamer Straße 180 in Berlin-Schöneberg, nahe dem U-Bahnhof Kleistpark auf der Linie U7 am Montag, den 31.12. Wie gesagt, tagsüber vormittags. Und wer weitere Informationen sucht, sei wirklich da zu diesem Punkt in die Media angeraten, de.indiemedia.org oder auch hoffentlich bis dahin der Stressfaktor www.stressfaktor.squad.net. So, das war wieder Radioaktiv Berlin aus der wunderbaren Welt des Widerstands. Ich verabschiede mich und mache gleich weiter in der Berliner Runde hier zusammen mit Ina Kaas und hoffentlich auch Gigi. Wir holen uns den Kiez zurück und vieles weitere. Wenn ihr Radioaktiv nochmal hören wollt, geht auf unseren Blog radioaktivberlin.blogsport.de. In wenigen Stunden wird das da online sein. Das letzte Wort hat wie immer der gefangene Radiojournalist Mumia Abu-Jamal und ich verabschiede mich. Macht's gut, bis zur nächsten Woche. Tschüss. My name is Mumia Abu-Jamal. I'm a journalist, a husband, a father, a grandfather and an African-American. I live in the fastest growing public housing tract in America. In 1981, I was a reporter for WUHY-FM and president of the Philadelphia Association of Black Journalists. Currently, I'm a writer and public radio commentator. I've been a resident on Pennsylvania's death row. This is Mumia Abu-Jamal.